Rechtsprechung anpassen. Bäume regelwidrig fällen. Luchse schießen. Fische illegal fangen. Flüsse vergiften und ihre Artenvielfalt dezimieren. Geschützte Papageien handeln. Verstöße gegen Biodiversitätsauflagen dürfen nicht länger als Kavaliersdelikte gelten und müssen vom Rechtsstaat entsprechend geahndet werden. Soweit so klar. Aber die Rechtsprechung muss auch mit der Zeit gehen, sich weiterentwickeln und sich immer häufiger mit Fragen der Natur und dem Umgang mit ihr befassen. Etwa damit, ob uralte Buchen in Natura 2000-Gebieten gefällt werden dürfen. Das geschieht gar nicht selten in deutschen Wäldern. Doch wenn solche Baumriesen fallen, gefährdet das auch Arten in deren Umgebung, die mit und von den Bäumen leben. Wie zum Beispiel die Mopsfledermaus, die naturnahe Wälder als Lebensumfeld bevorzugt. Im Fall des Leipziger Auwalds, eines Fauna-Flora-Habitat-Gebiets und eines Vogelschutzgebiets hat das Sächsische Oberverwaltungsgericht unlängst in einem Urteil mit Signalwirkung entschieden, es darf nicht gefällt werden, solange nicht mittels einer Verträglichkeitsprüfung geklärt ist, wie sich das Fällen von Bäumen auf geschützte Arten und Lebensräume auswirkt. Die Grundsätze aus diesem Urteil gilt es nun, in künftigen Forstwirtschaftsplänen zu berücksichtigen und dabei auch anerkannte Umwelt- und Naturschutzverbände einzubeziehen. Dass sich die Rechtsprechung in Bezug auf unsere Umwelt anpassen kann, hat 2021 auch das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz gezeigt. Darin urteilten die RichterInnen, das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 sei in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbar. Es fehlten ausreichende Vorgaben, um Emissionen ab dem Jahr 2031 zu mindern. Da das Gesetz Maßnahmen zum Klimaschutz lediglich bis 2030 enthalte, verschöben sich die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der Emissionsziele auf Zeiträume danach und gingen deshalb überproportional zu Lasten der jüngeren Generation. Den Anstieg der mittleren Erdtemperatur auf 1,5 bis 2 Grad, wie in Paris international vereinbart, wissenschaftlich empfohlen und vom Deutschen Bundestag mehrfach bekräftigt, wäre dann nur noch mit immer kurzfristigeren und massiveren Maßnahmen machbar. Damit würden die zum Teil sehr jungen Beschwerdeführenden in ihren Freiheitsrechten verletzt. Noch gibt es ein entsprechendes Urteil nicht mit Bezug auf den Naturschutz.